So. Willkommen zum Filmexe Podcast. Eine neue Ausgabe mit Tim und Stefan. Hallo. Und als Thema Stephen King haben wir uns heute überlegt, anlässlich des, ich weiß gar nicht, wann er rauskommen soll, demnächst neu erscheinenden. September. It. September. Okay, September. Wo jetzt der Trailer gerade rausgekommen ist, haben wir uns gedacht, passt ganz gut. Und wollen ein bisschen durch die gesamte Filmografie eigentlich gehen. Es gibt ja so viele Filmadaptionen und auch Serienadaptionen. Und mal gucken, ob wir da irgendwie halbwegs durch alle durchkommen. Es ist halt, es ist relativ lustig, dass It kommt einen Monat nach The Dark Tower, aber für It gibt es einen Trailer und für The Dark Tower nicht. Okay. Was ich auch nicht ganz aber nachvollziehen kann, aber. Na, es gibt ja zu Dark Tower noch so ein kurzes Video, was sie, glaube ich, auf der Comic-Con mal gezeigt haben. Ich glaube, das ist auch im Internet geleakt, aber ich habe es bisher nicht gesehen und da sagen ja alle, dass das richtig schlimm sein soll. Und alle jetzt Angst haben, dass der Film schlecht wird. Aber, ja. Ja, jetzt, wo du das erzählt hast, ist mir jetzt auch eingefallen, dass ich das irgendwo gehört habe, ja. Aber, also ja, das Post ist jetzt auch das erste Poster rausgekommen zum Dunklen Turm. Aber das ist schon ein bisschen her, ne? Zwei Wochen oder so, oder? Also ist jetzt auch noch ganz passend halt zum Thema. Aber gut, wir haben ja eben schon uns das angeguckt, das ist halt nicht so spannend. Deswegen würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt an, über den Trailer zu reden, weil ich den wesentlich, spannender fand. Mhm. Ja. Und was war denn da, also ihr habt den alle gesehen? Ja. Mhm. Und was ist denn da eure Meinung? Lass mal John erstmal reden. Okay, gut. Ich habe mir den Trailer angesehen, habe gedacht, war mir noch nicht so sicher, ob ich das gut finden werde. Na gut, ist ja klar. Ist bei so Remakes immer der Fall. War relativ schnell, sagen wir, doch begeistert von der Stimmung, die der erzeugen konnte. Also ich fand ihn wirklich bedrückend und unheimlich gemacht, wovon ich gar nicht so ausgegangen bin. Hab gesehen, dass er sich ja doch an vielen Stellen sehr stark am Original orientiert, was mich aber überhaupt nicht stört. Wobei ich dann natürlich hoffe, dass sie bestimmte Szenen einfach dann doch ein bisschen besser umsetzen. Wie das als Ende. Im Original. Das Ende vor allem, genau. Du hast es gesehen, ja. Ja, ich habe es gesehen, genau. Und das Ende fand ich, wie das wir alle wahrscheinlich. Ja, genau, ganz, ganz furchtbar. Trotzdem gab es im alten Film, aber kommen wir noch drauf zu sprechen, so ein paar Szenen, die halt gut gemacht waren. Wo ich mir noch nicht ganz sicher war, ist, ob es nicht zu sehr so ein Horrorfilm-mäßige Abdrifte dahingehend nur, dass der Clown nicht mehr. Also er wirkt halt so auf unheimlich getrimmt so ein bisschen von den Bildern, die man schon kennt und vom Plakat. Bei dem alten Clown, der sah zwar auch grotesk aus, aber nicht so auf, keine Ahnung, Grusel- oder Horrorclown gemacht, direkt, konkret. Der wurde dann damit assoziiert durch die Art und Weise und durch sein Auftreten. Da bin ich noch ein bisschen gespannt. Ansonsten hat mich das Ganze so ein bisschen vom Flair auch erinnert an, wie heißt die Serie? Stranger Things. Ja, also ja, daran, sehr stark. Daran führt halt nichts mehr vorbei. Das meinte ich auch schon letztens zu jemandem. Wenn man, also ich meine, Stranger Things hat das Rad ja auch nicht irgendwie erfunden oder so, aber es ist halt jetzt echt so, wenn du einfach Jugendliche siehst, die auf Fahrrädern irgendwie durch die Straßen fahren und irgendwas lösen wollen, ist es automatisch Stranger Things. So, das wird jetzt für immer so einfach sein. Ja. Gut, aber Stranger Things hat es ja auch nur übernommen von dem, was ich vor 30 Sekunden alten gesagt Filmen habe. Wie es. Ja, aber es ist nicht alles Stranger Things. Also, ich habe jetzt nicht an Stranger Things gedacht, sondern mehr an die alten Filme halt, wovon Stranger Things es übernommen hat. Das wollte ich sagen. Das ist halt, wie Tim jetzt gerade gesagt hat, so im kollektiven Bewusstsein noch so sehr diese Serie und diese Elemente, die ja wieder aufgenommen wurden, dass halt diese Assoziation dann kommt. Ja. Genau. Aber ansonsten fand ich den Trailer sehr gelungen. Kann ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht habe ich die letzten Sekunden nicht geschaut. Ich weiß es nicht, weil ich gedacht habe, irgendwie so ein bisschen was bewahre ich mir dann doch noch, weil ich nicht zu viel sehen wollte von den Szenen. Habe aber glücklicherweise das meiste auch schon wieder vergessen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dieses Mal, ich kenne den Film schon vorab. Außer jetzt die Szene mit dem Schiffchen, dem Wasserrinnsal, habe ich jetzt noch sehr gut in Erinnerung, aber weil die halt die gleiche ist. Ja, das ist ja auch eine der ikonischsten Szenen. Genau. Dann fange ich mal an. Also ich fand den Trailer auch sehr, sehr gut tatsächlich. Ich weiß noch, ich habe den damals mit dir geguckt, Stefan, ne, mit dir zusammen. Mhm. Und habe da eigentlich nicht gute Erinnerungen dran, vor allem, weil ich, glaube ich, na, so das erste Viertel verpasst habe, glaube ich. Und man kann ja auf jeden Fall sagen, dass der alte S ist ja in der zweiten Hälfte deutlich schlechter als in der ersten so. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es wird jetzt spannend werden, weil ich fand den Trailer schon ordentlich gruselig. Der hat eine ganz bedrückende Atmosphäre. Ich finde auch, dass der Film optisch ziemlich, ziemlich geil aussieht. Also so, was sie so grading-mäßig gemacht haben und so weiter und so fort, finde ich, sieht es alles sehr, sehr überlegt aus auch. Also, dass sie durchaus da was sehr Schlimmes machen wollen. Ich habe das Gefühl, dass der Film weit, weit, weit böser wird als der alte S. Also weit böser. So kommt es mir zumindest vor. Also ich habe den Trailer auch gestern einer Freundin irgendwie gezeigt und die hat sich richtig krass weggegruselt in den 2 Minuten mehr oder weniger. Bei der Optik, was es Pennywise angeht, also den Clown, ne, der heißt doch so, oder? Der heißt doch so. Ja, Pennywise. Das ist halt ganz komisch. Ich meine, das kann man halt jetzt, darüber kann man jetzt noch keine Aussage treffen irgendwie. Aber ich finde, bei dem alten S war es halt irgendwie so, dass der Clown an sich sah eigentlich nicht unbedingt gruselig aus, aber genau. ich habe vergessen, wer ihn gespielt hat damals. Aber Tim Curry, ja. Er hat halt einfach unglaublich gruselig gespielt. Irgendwie, Art und Weise, wie er spielt. Also ich finde die alte Szene, die jetzt auch gleich am Anfang in dem neuen Trailer drin ist, also sprich, wo halt S in diesem Abwasserding drin ist und sagt so, ja, komm, du willst doch dein Boot wieder haben und hier, komm doch runter. Also die Szene finde ich immer noch super, super geil, weil die irgendwie, ja, wie gesagt, der Clown sieht nicht gruselig aus, aber er macht es halt irgendwie gruselig. Darüber weiß man jetzt halt irgendwie noch nichts. Also ich glaube, ich denke mal, ihr unterschreibt es auch, dass der neue Pennywise viel gruseliger aussieht als der alte. Ist halt auch einfach irgendwie eine andere Zeit. Aber ich glaube, dass ich habe eigentlich das Gefühl, dass das gut werden kann irgendwie. Ich meine, bei anderen Stephen King-Filmen ist es irgendwie immer so, also mir ging es zumindest oft so, dass ich bis zur Hälfte des Films, also nach der ersten Hälfte des Films immer meistens denke, okay, das ist super geil oder es ist zumindest ein guter Film. Und in der zweiten Hälfte verläuft sich's immer komplett und am Ende sitze ich da und denke immer, was habe ich mir da angetan irgendwie? Und ich hoffe, dass sie einfach daraus irgendwie gelernt haben und tatsächlich, also ich hoffe, dass es ein anderes Ende wird, also ein ganz anderes Ende. Ja. Dass es auch nicht dem Werk irgendwie nachempfunden wird, sondern das Ende ein ganz, ganz anderes ist. Meinetwegen auch, dass irgendwie keine Ahnung, also es wird ja auf jeden Fall irgendwas übermenschliches sein irgendwie, aber dass es auf jeden Fall irgendwas anderes ist als im originalen S, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich habe auch sofort an Stranger Things irgendwie gedacht und dann habe ich auch irgendwie daran gedacht, wieso denke ich eigentlich an Stranger Things, weil, keine Ahnung, Super 8 war auch so oder die Goonies waren auch so oder keine Ahnung was, aber weil Stranger Things halt einfach irgendwie die Serie des letzten Jahres war. So also wie gesagt, ich habe den Trailer auch mit 3-4 anderen Leuten irgendwie geguckt. Also zu unterschiedlichen Zeiten, jetzt nicht alle irgendwie zusammen oder sowas. Und das wirklich bei jedem, ab dem Schuss, wo sie mit dem Fahrrad irgendwo langfahren, oh, das erinnert mich irgendwie an Stranger Things. Ich glaube, das habe ich bisher von jeder Person gehört. Das ist wirklich total heftig, was Stranger Things da für einen Effekt hinterlassen hat irgendwie. Aber ja, ich freue mich und ich glaube, dass es gut wird. Und ich hoffe, dass der richtig, richtig böse wird, also dass man da richtig Angst hat. Das wäre schön. Na, allein die, also jetzt haben sie ja mehr Freiheiten als früher. Jetzt wird es ja auf jeden Fall nicht indiziert oder so ein Quatsch. Wann wurde der alte erst gemacht? Weiß das jemand? Ja, das kann 1990. 1990? Ja. Okay, dafür sieht der Film aber echt ziemlich scheiße aus, dafür, dass der 1990. Der war ja auch ein Fernsehfilm. Ah. Der war ja gar nicht im Kino. Also ich meine, die Szene. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist. Doch, das war doch ein Fernseh-Zweiteiler, oder? Ja, genau. Ja, genau. Zweiteiler, das wusste ich sogar, ja. Ja. Aber da gab es ja auch am Anfang, also die Szene, die wir jetzt schon gesagt haben, wo Pennywise unten im Gully ist. Ja. Das ist ja. also da sieht man ja nichts. Genau. Und in Wirklichkeit wird ja dem Jungen noch der Arm abgerissen und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da expliziter sein werden. Ich meine, das war ja auch gerade noch das Schöne bei dem Alten, dass er subtil war irgendwo und deswegen hat er dieses Ende dann noch überhaupt nicht funktioniert, weil das war ja das komplette Gegenteil davon. Vorher haben sie damit gespielt, dass sie ihn nicht so richtig zeigen. Da war das fast die einzige unheimliche Szene, fand ich noch, wie er in dem Bild sich plötzlich bewegt und zu den Kindern, glaube ich, spricht. So ganz genau weiß ich das Setting nicht mehr. Gibt auf jeden Fall so eine. Das war unheimlich. Und dann diese Spinne am Ende war halt komplett lächerlich. Ich habe das irgendwie so als so sechsbeinigen Käfer, so irgendwie so Gottesanbeterin-mäßig abgespeichert. Das Seltsames auf jeden Fall. Aber ich meine, also ich fände es sogar cooler, wenn, keine Ahnung, die neue Fassung ist, dass es einfach ein Mensch ist. Aber dass es wirklich einfach Serienmörder ist, der anhand von irgendwelchen toxischen Giften irgendwelche Paranoias irgendwie den Kindern einhaut. Sogar das wäre besser als ein Käfer. So, also 100%. Ich glaube, sie können das Ende nicht noch schlechter machen. Ich glaube, das ist schwer. Sehr schwer. Was meint ihr, werden sie den Film wirklich in sich geschlossen mit einem richtig geschlossenen Ende versehen? Oder werden sie da irgend so eine am Ende so wieder so eine Möglichkeit offen lassen, dass das Ganze ich glaube, dass sowas inzwischen echt nicht mehr im Vornherein entschieden wird. Ich glaube, dass sowas, so ein Ding wie It wird geschlossen gedreht, dann gucken die Studiobosse 3 Monate vor Release über den Film rüber und dann sagen sie, okay, der Film ist so gut, der wird funktionieren, wir drehen nochmal für billig Geld 2 Szenen nach, schneiden ist ein Ticken um, sodass man einen nächsten Teil machen könnte. Ich glaube wirklich, dass sowas inzwischen nicht mehr im Vornherein entschieden wird. Also zumindest bei so welchen Filmen. Ich meine, It wird jetzt nicht der übertriebene High-Budget-Film sein. Wird er einfach nicht. Also für keine Ahnung, wie viel wird der kosten? Vielleicht dann so 5, 60 Millionen am Ende des Tages oder so. Aber keine Ahnung, also wenn der Film gut ist, klar, warum nicht? So. Kann man ja machen. Ja. Man hat ja auch im Trailer noch gar nichts gesehen von den Kindern, wenn sie erwachsen sind. Das war ja die Zweiteilung im alten richtig. Film. Richtig, stimmt. Es kann ja auch sein, dass sie einfach auf den zweiten Teil verzichten, nur die Kindergeschichte erzählen. Also, ja. Dann gibt es quasi kein Ende. Auf jeden Fall ist es. Ich glaube aber, sie haben sich vor allem für den Kinderteil entschieden. Ich meine, man muss ja ehrlich sein, man könnte es ja auch andersrum aufziehen, ne? Also, man könnte ja auch nur die Erwachsenen-Dingsbums erzählen. Irgendwie kann man ja auch machen. Ja. Aber ich glaube, dass die das halt wirklich, wirklich teilweise echt irgendwie gemacht haben, weil einfach letztes Jahr irgendwie gezeigt hat, dass sowas funktioniert momentan, weil das den Zeitgeist einfach trifft. Also Jugendliche, die mysteriös irgendwas lösen mit Horroreffekten, das zieht einfach momentan. Und ich glaube, deswegen haben die sich auch dafür entschieden. Das ist auf jeden Fall eine Neuverfilmung oder ein Remake, das es wert ist, finde ich. Ja. Beziehungsweise ein Film, wo ich denke, ja, das ist auch an der Zeit, das könnt ihr gerne nochmal neu machen. Ja. Und ganz ehrlich, Clowns, die so gemacht sind wie die neue Pennywise, die findet jeder gruselig. So, das ist halt, das sind halt fucking Clowns. Clowns sind so schon gruselig, so, aber wenn sie dann so aussehen und mit dem Kopf aus dem Wasser rauskommen, dann ist es noch schlimmer. Also, Da bin ich schon für zu haben, auf jeden Fall. Okay, also freuen wir uns drauf. Ja. Ja. Jo, über den dunklen Turm, müssen wir da noch irgendwas sagen? Haben wir ja nichts. Ist es ein geschlossenes Buch oder ist es eine Buchreihe? Das sind Buchreihe 7, glaube ich. Ah, okay. Also ich habe die ersten beiden gelesen und 3 Hörbücher dann noch gehört. Ich würde sagen, ich kenne mich einigermaßen aus. Ich überhaupt nicht. Keine Vorstellung. Das ist ja so von irgendwas. Stephen Kings Meisterwerk, sagen ja alle und sagt er, glaube ich, auch selber sogar, oder? Das ist auf jeden Fall das, wo er am meisten Arbeit reingesteckt hat. Und wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, also gut, vielleicht ist der Film qualitätsmäßig komplett scheiße, aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss man die Promo starten, ne? So schlichtweg, also muss man. Und ich meine, wir sind jetzt so 4,5 Monate raus, das geht noch, aber trotzdem verstehe ich irgendwie nicht, wieso ein Film, der auf Stephen King irgendwie basiert, der einen Monat später kommt, der schon einen Trailer hat The Dark Tower hat keinen, vor allem, weil auf The Dark Tower wirklich viele Leute warten. Das ist jetzt nicht so, dass der Film irgendwie nur so eine ganz kleine Gefolgschaft hat, also darauf warten schon viele. Allerdings irgendwie, weiß nicht, habe ich mich da auch schon in letzter Zeit echt oft irgendwie geirrt, weil dann kam Ghost in the Shell und ich war irgendwie der Meinung, die Trailer sehen optisch super, super gut aus, auf jeden Fall. Und man kann das Original und das alles nachvollziehen. Und der Film wird einschlagen, weil der auch eine Fanbase hat. Und jetzt floppt der Film halt in den USA komplett. Irgendwie. Also, keine Ahnung, vielleicht funktioniert The Dark Tower auch wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann müssen sie ja mal was raushauen. Ja, ich denke, aber da kommt auch demnächst was. Oder sie kriegen es einfach nicht gescheit hin, da wirklich was Gutes draus zu machen. Mhm. Kann ja sein, dass das so ein Katastrophenfilm ist. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, genau. Ich habe davon auch nur das erste Buch gelesen und fand es ganz schön langweilig. Deswegen freue ich mich gar nicht mal so sehr auf den Film. gut, aber dann sind wir erstmal mit den aktuellen Filmen fertig und kommen dann zu den älteren Film, ja. Was ja eine ganze Reihe ist. Hm. Also ich habe jetzt aufgeschrieben, mal gucken, 5, 7, 10, ich habe 16 Filme mir rausgesucht, die bekanntesten. Wir müssen jetzt nicht jeden im Detail besprechen, macht ja auch keinen Sinn, aber es gibt schon einige, die in der Filmkultur auf jeden Fall einen Stellenwert haben. Und deswegen frage ich einfach mal, so, welche Filme euch jetzt spontan einfallen von Stephen King, die ihr besonders mögt oder... John, fängst du an? Ja, ich kann anfangen. Ich habe vorab zu Stefan schon gesagt, dass ich glaube ich an einer Hand doch abzählen kann, wie viele Stephen King-Verfilmungen ich gesehen habe. Wenn man jetzt Serienverfilmungen mal ausklammert, dann gibt es ja auch noch einen oder zwei, die ich kenne. Und da hatten wir schon mal im Podcast drüber geredet. Da hatte ich glaube ich schon mal die Geschichte erzählt, dass ich aus Versehen zuerst die Neuverfilmung... neuere Verfilmung von Shining angefangen hatte zu schauen mit dem Kumpel, weil ich wusste, ich muss diesen Klassiker jetzt mal nachholen und mir nur gedacht habe, warum ist dieser Film nur so schlecht und wann kommt endlich Jack Nicholson? Mhm. So, okay. Mhm. Deswegen Shining habe ich natürlich gesehen, kommt wahrscheinlich jedem sofort in den Kopf. Können wir dann auch noch im Detail drüber sprechen. Und letztens, als ich mich in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal so ein bisschen durch die Filmografie durchgeklickt habe oder geschaut habe, was sind denn so Stephen King-Verfilmungen, ist mir aufgefallen, den hast du vielleicht gar nicht drauf, weil das so ein kleinerer Film ist. Hab auch den Namen jetzt vergessen. Sehr gut. Der spielt auf einem Flughafen. Und die hören so in der Ferne irgendwie Geräusche und alles ist menschenleer, bis auf die Leute, die da irgendwie, weil das Flugzeug nicht starten konnte oder so. Es ist so eine Zeitschleifen oder Zeitstillstandsgeschichte. Okay. Hast du hier nicht draufstehen wahrscheinlich? Nee. Müsste sag ich mir auch nichts. Schaue ich zwischendurch nochmal rein. Ist auch bestimmt 8 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß noch, ich fand den damals gar nicht schlecht, aber vielleicht würde ich den heute dann doch auch ein bisschen trashig finden. Der kommt mir noch in den Sinn. Mir kommt in den Sinn, dass ich Misery nie gesehen habe und den eigentlich gerne mal sehen wollen würde oder mal nachholen wollen würde. Carrie habe ich auch mal gesehen, den fand ich... Den alten? Okay. Fand ich, ja, durchwachsen auch mal wieder und irgendwann habe ich mal Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Daran habe ich aber kaum noch eine Erinnerung. Das ist jetzt so, was mir jetzt in den Sinn kommt und die Serien klammern wir mal aus, weil ja, da sprechen wir vielleicht noch gesondert drüber. Okay. Ich muss sagen, ich weiß, also es kann gut sein, dass ich welche gesehen habe, die ich gar nicht als Stephen King einordne, mehr oder weniger. Aber das wird sich dann zeigen. Aber ich habe dann. Ja, also du musst jetzt auch nicht alle nennen, halt. Es ging jetzt nur darum, welche, die so nachhaltig wirklich in Erinnerung geblieben sind. Also 4 Sachen sind mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das ist auch alles, was ich gesehen habe, mehr oder weniger. Also Shining ist mir natürlich in Erinnerung geblieben und den fand ich großartig. Meisterwerk, einer der besten Horrorfilme, die je gemacht wurden, meiner Meinung nach. Heute noch gruselig, heute noch bedrückend, immer noch eine geile Atmosphäre. Zimmer 1408. Ich glaube, wir haben schon mal über, wir haben mal einen Horrorfilm-Podcast gemacht, wo wir schon mal über Stephen King geredet haben. Und da haben wir, da meinte ich, habe ich auch schon Zimmer 1408 gesagt, ne, was du, Stefan, glaube ich, dir nicht sicher, ob der einer ist. Und da meinte ich ja. Und ich glaube, ich hätte dann nachgeguckt und der ist einer. Ist ja, richtig, ja. Jetzt, wo du sagst, den habe ich natürlich auch gesehen. Und den fand ich auch, glaube ich, gar nicht. Zimmer 1408 fand ich damals zu so, ja, zu so jungen Zeiten, irgendwie mit so, ich glaube, 15 oder so habe ich den gesehen, oder 14, fand ich den sehr gut, habe ihn letztens ja noch mal gesehen, da fand ich ihn ja mittelmäßig, also auf gar keinen Fall schlecht, aber jetzt auch nicht gerade das Beste, was ich je gesehen habe. Dann habe ich damals ein paar Folgen geguckt von Under the Dome, das ist Stephen King. Ja. Ja. Das fand ich grotesk scheiße. Also das fand ich richtig schlecht, aber das war auch einfach so eine typische so Serie mit Sci-Fi-Elementen, wo man in jeder Szene sieht, dass das Geld dafür überhaupt nicht da ist. Und sowas ist unglaublich eklig zu gucken, finde ich immer. Und lass uns doch dann kurz direkt da bleiben, oder? Wenn wir die Sachen jetzt immer so anschneiden und so. Nicht, dass wir dann immer wieder... Na gut. Und das Einzige, was ich mich dann noch erinnern kann, ich glaube, der hieß Dreamweavers. Gibt's den? Habe ich nicht in der Liste. Oh, mir fällt noch einer ein. Der ist mit Morgan Freeman und irgendwelchen Aliens. Okay, keine Ahnung. Den habe ich jetzt nicht in der Liste. Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber ich habe wahrscheinlich den für mich besten Film vergessen. Und den mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und das ist The Green Mile. Natürlich, natürlich. Den habe ich auch gesehen. Ja. Aber guck, da wusste ich zum toll. Beispiel gar nicht, dass, dass der... Auf einem Stephen King-Buch. Sorry, ja, der heißt Dreamcatcher, den ich meine. Sorry. Ja. Den habe ich, glaube ich, auch vorhin in der Liste gelesen, aber hat mir nichts gesagt. Und nee, den habe ich gesehen und fand ich ziemlich schlecht schon damals. Ja. 2003 kam der raus. Okay. Fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch einen vergessen. Passiert der nicht auch im Stephen King-Film Shawshank Redemption? Ja, das ist auch. Ah, ja, gut, natürlich, okay. Den habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Also sind doch ein paar ganz gute Klassiker dabei, ja. Ja, genau, jetzt haben wir schon einige genannt. Also sollen wir jetzt chronologisch durchgehen oder was wolltest du davon? Nö, mach wie du magst. Okay, also dann gehen wir einfach mal chronologisch durch. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich ziemlich viele gar nicht gesehen habe, sondern fast mehr gelesen. Deswegen habe ich auch ein paar drin, die ich einfach nur gelesen habe. Mhm. Der erste Film, der nach Stephen King verfilmt wurde, ist von Brian De Palma, haben wir schon gesagt, Carrie, 1976. Mhm. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Und ich finde, also, na gut, jeder weiß, glaube ich, worum es da geht. Man kennt ja das ikonische Bild, wo sie mit dem Schweineblut da überschüttet ist. Ich fand es tatsächlich, jetzt wo du sagst, ich habe vor einer Woche einen Teil von einer Dokumentation gesehen, über und mit Brian De Palma, den ich vorher auch nicht so groß kannte. Brian De Palma ist eigentlich ein krasser Typ, ne? Das muss man mal sagen. Also der kann schon was. Eben. Und als er das so ausgeführt hat, wie er sich das überlegt hat und die Darstellung und dann mit den fliegenden Messern. Also wenn das so ein Regisseur so aufbröselt, dann gewinnt so ein Film natürlich stark. Jetzt auch so in der Rückschau für mich. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du den Namen erwähnt hast. Und es ist, wie gesagt, eine recht empfehlenswerte Doku mit und über ihn. Okay. Aber Brian De Palma hat Carrie gemacht. Ja. Das ist ja voll krass. Brian De Palma hat als Scarface gemacht, ne? Also, genau. Das ist schon eine Haustür. Aber gut, okay. Ich habe Carrie leider nie gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Kann ich nichts zu sagen. Aber ich habe schon viel von dem Film mir angehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich mal nachholen. Nee, ich weiß auch gar nicht, ist der überhaupt so gut? Also, nee, hast du ihn gesehen? Also, nee, ich kenne die Geschichte und ich finde die Geschichte schon so super langweilig. Genau, viel mehr ist es auch nicht. Das Schauspiel ist jetzt auch nicht so großartig. Ich muss halt immer sagen, dass Filme von so welchen ja doch Meisterregisseuren wie Brian De Palma halt einer ist, selbst wenn die irgendwie nicht gut sind, haben die immer, finde ich, ein paar Aspekte, die doch dann qualitativ sehr hochwertig sind drin. Immer irgendwie. Und deswegen, also auch die schlechtesten Filme von Ridley Scott haben auch hier und da einfach verdammt hohe Werte irgendwie mit drin. Deswegen, ich glaube, den kann man sich schon angucken. Genau, das denke ich auch. Man muss den so ein bisschen, unter bestimmten Gesichtspunkten sich anschauen oder so wahrscheinlich. Die Charaktere sind auch alle nicht sonderlich sympathisch und so. aber ja, ich denke schon. Also wenn er so schlecht wäre, dann würden wir jetzt nicht über den reden. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, Brian De Palma ist auch nicht der einzige große Regisseur, sag ich mal, der bekannte Regisseur. Na gut, bei der Liste ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele bekannte Regisseure auch sich daran versucht haben. Stanley Kubrick, der 4 Jahre später dann Shining gemacht hat, über den wir ja schon gesprochen haben. Eigentlich. Also den finden wir alle gut. Deswegen, es gibt ja so viele Fakten. Faktoren, die da mit reinspielen, ob jetzt eine Stephen King-Verfilmung toll ist oder nicht. Ne? Ja. Entschuldigung, Tim, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Nur mal so eine Frage, weil ich das wirklich nicht weiß. Waren denn so, also Mitte der 70er bis Mitte der 80er, war das so auch die Hochzeit für Stephen King als Autor? Weiß das jemand? Also hat er da am meisten Impact gehabt irgendwie auf der Welt? Ich glaube. Oder wie ist das? Oder war das so ein fließender Lauf bis heute irgendwie? Ich glaube, Stephen King bringt, glaube ich, jedes Jahr ein Buch raus, mindestens. Also der ist ja, der schreibt ja so schnell und so viel alles. Hm. Ich glaube, der hat damals schon angefangen, so viel zu schreiben und das hat sich bis heute durchgesetzt. Also ich, immer wenn ich im Bücherladen bin, ist da wieder ein neues Buch von ihm raus. Ja. Und hat er ja noch unter verschiedenen Synonymen, Synonymen hat er geschrieben. Hat er nicht letztens irgendwas zugegeben, dass er irgendwie irgendwas war? Pseudonym, genau, ich bin Synonym. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwo gab es letztes Mal irgendwie so eine Nachricht von wegen, dass er zugegeben hat, dass eine bestimmte Person er war oder so. J.K. Rowling. ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeine Zeit gab, wo er wirklich extrem viel geschrieben hat. Aber ich glaube, wenn, dann ist es die Zeit, die 80er Jahre. Ich denke auch, ja, genau. Also und seitdem ist der Name auch schon sehr groß. Ja, auf jeden Fall. Für allen und direkt mit solcher Literatur verbunden, ja. Vor allem der hat ja auch unter seinem Pseudonym Bücher geschrieben, die dann auch Bestseller geworden sind. Mm. Also ich glaube, sein berühmtestes Pseudonym ist, glaube ich, Paul Bachmann. Oder ja, irgendwie Bachmann. So. Mhm. Der hat ja zum Beispiel Todesmarsch geschrieben. Und also ich finde es schon krass, weil mit zwei Namen, also wenn nicht Stephen King draufsteht, dann noch so ein Buch zu machen, was dann Bestseller wird. Mm. Also der scheint schon ganz gut zu sein. Hat er denn unter seinen Synonymen, okay, wir reden jetzt vielleicht ein bisschen viel über ihn als Autor, aber trotzdem. Das gehört ja dazu. Hat er denn unter seinen Synonymen Bücher veröffentlicht? Pseudonym. Wir haben es geklärt, so. Ja. Hat er denn unter seinem Pseudonym Bücher veröffentlicht, die aus seinem normalen Stil rausbrechen? Also ich meine, irgendwie Shining und It und The Dark Tower und das hat ja alles sehr, sehr viele Horrorelemente so. Nee, ich glaube da gar nicht so, ne? Nee, also Todesmarsch ist ja, also wenn man nicht wüsste, dass es, also wenn du es liest, dann denkst du zuerst an Stephen King. Mm. Es ist so derselbe Stil. Okay. Also ich glaube nicht, dass es da sonderlich andere Sachen gibt, weil Shawshank Redemption hat er ja auch als Stephen King. Ja, Shawshank Redemption und Green Mile gehen da noch am ehesten so ein bisschen raus. Ne? Hätte er irgendwie, ja, also er schreibt ja nicht hätte er irgendwie auch sein können, dass er sich irgendwie dachte, okay, um seine Karriere quasi für diese eine Art von Sachen, die er schreibt, nicht zu riskieren, wegen einem neuen Weg oder sowas, bringt er das unter einem anderen Synonym raus und guckt erstmal, ob es funktioniert oder so. Nee, ich glaube, der schreibt einfach, worauf er Bock hat. Okay. Der ist halt für Horror ist er halt so bekannt geworden, aber der macht ja, also Dark Tower ist ja kein Horror. Nee, na, das hat ja aber schon Horror-Elemente, oder? So ein bisschen. Ja, schon. Aber es gibt schon, also Shawshank Redemption hat ja meiner Meinung nach kaum Horror. Nö, es ist hier und da halt gewalttätig oder ja, so. Gut, dann gibt es aber auch wieder so, da kommen wir jetzt gleich, glaube ich, drauf zu sprechen. Ein Buch, wo ich auch die Verfilmung gesehen habe, haben wir hier noch nicht angesprochen, was wir auch in der Schule gelesen haben und was ich todeslangweilig immer fand. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, was dieser Film hat, was ihn irgendwie so besonders macht oder dieses Buch. Ist er denn hier in der Liste? Ich habe bestimmt. Sonst nennen ihn jetzt einfach. Der kommt 86. Aber macht okay. Mal weiter. Ihr habt den gelesen? Okay. Mhm. Was haben wir noch, was zu Shining sagen? Achso, zu Shining ist natürlich noch wichtig, dass Stephen King den nicht mag. Ja. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt. Das sagt man. Ja, ach, dass er ausgerechnet den nicht mag, ja. Ja, also ich finde das immer ziemlich witzig, weil ich habe auch irgendwas gelesen, was fand er nicht gut. Misery fand er auch nicht gut. Mhm. Also immer wenn er einen Film nicht gut findet, dann ist das Meisterwerk gut. Ja. Wie fand er Shawshank Redemption? Scheiß Film, ne? Da habe ich jetzt nichts gefunden, ja. Okay. Fand er wahrscheinlich auch schrecklich. Und die sein Liebling ist wahrscheinlich der zweite Teil von S. Ja. Genau. Das Ende findet er meisterhaft. ja, genau. Dann kommen wir einfach zum nächsten Film, zu Shining. Ja. Habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Mhm. Der nächste Film ist nämlich von David Cronenberg, wo wir wieder einen ziemlich bekannten Regisseur haben. Und es ist Dead Zone. Das Attentat, wo ich jetzt gar nichts dazu sagen kann, nicht. Weil ich weder gelesen noch gesehen habe, aber David Cronenberg fand ich ganz spannend, dass der eingemacht hat. Mhm. Wobei das Thema gibt es auch als Serie, also Dead Zone gibt es auch als Serie, da habe ich glaube ich mal eine Folge gesehen, war völlig abgedreht, weil es darum geht, dass der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, wenn er Leute anfasst, kann halt in die Zukunft gucken von denen. Mhm. Und dann sieht er, dass der aktuelle Präsident Nuklearkrieg anzetteln will und möchte ihn halt umbringen. Und das ist so die Geschichte. Wurde auch mal bei den Simpsons verarscht, wo Homer immer in die Zukunft gucken kann. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ja, sagt mir auch gar nichts weiter, auch nie gesehen oder so. Ja, die Serie war, glaube ich, früher relativ Kult. Ah. Sowas so wie X-Faktor, nicht X-Faktor, das ist eines andere, Akte X. Aber na gut. Kann ich auch nichts zu sagen. Dann, okay. Dann 86, den du jetzt meintest, genau. Von Rob Reiner oder Rob Reiner. Ja. Wie auch immer. Stand by Me. Ja. Könnt ihr mir die Faszination für diesen Film irgendwie nahebringen? Also ich fand den super, den Film. Ja? Ja, weil es. Also ich weiß auch gar nicht. Ich kann auch gar nicht so genau beschreiben, wie das ist. Das ist halt so, als wäre man als Kind quasi draußen und erlebt so ein Abenteuer. Also es ist quasi so ein Flashback in die Kindheit. Okay. War das für mich zumindest. Ich bin da lustigerweise auf Johns Seite. Ich fand, kann da ist mit dem nichts passiert. Anfangen. Ich kann mit dem nichts anfangen, mit dem Film. Also da ich kann auch mit Filmen was anfangen, wo quasi nichts passiert. Aber ja, gut, Entschuldigung, das meine ich gar nicht. Aber mit dem Film kann ich einfach wirklich nichts anfangen. Gar nichts. Okay. Ich verstehe versteh die guten Worte darum auch nicht unbedingt. Vielleicht muss man den einfach in einer ganz bestimmten Atmosphäre gucken auch irgendwie. Vielleicht muss man sich auf den Film besonders einlassen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du, Stefan, den Film irgendwie gesehen, wo es genau zu deiner Stimmung gerade gepasst hat. Und deswegen, ja, das kann vielleicht sein. Ist es so eine Art Film. Davon, also ich kann auch verstehen, dass er halt keine großen Höhepunkte hat oder so. Der läuft halt so dahin. Allerdings, ich habe da auch die Kurzgeschichte, die die Vorlage ist, habe ich auch gelesen. Ja, die habe ich auch gelesen. Da fand ich zum Beispiel kurioserweise die Geschichte fand ich nicht so gut, aber den Film dafür. Naja. Ist ja kurios. Oh jo, was war das denn? Das war. Ja, aber Stand By Me ist ja auch eigentlich ziemlich hoch angesehen. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja, eben. Deswegen wollte ich jetzt mal wissen, ob ihr dazu was zu sagen habt. Also ich fand den gut. Okay. Ich habe alles gesagt. Ich bin auf deiner Seite. Dann kommen wir zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, von Paul Michael Glaser. Weiß ich gar nicht, ob das ein bekannter Mann ist. Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Running Man? Ja. Alter. Also das ist halt ein Classic, ne? Der ist halt scheißgeil. Also ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie Arnold Schwarzenegger da mit seinem Anzug da mitmacht. Aber halt gesehen habe ich den nie. Ja, auch nicht. Running Man ist großartig. Also richtig großartig. Habe ich natürlich, habe ich mir angeguckt, wusste nicht, dass es Stephen King ist. Nee, also den würde ich schon sehr hoch aufzählen in meiner Liste von Stephen King-Verfilmungen, die ich mag. Den finde ich super. Einer meiner Lieblingsfilme mit Arnold Schwarzenegger. Definitiv. Okay, so gut. Ja, Doch. Ich war mir nicht sicher, ob der gut ist. Also wenn ich jetzt so spontan, sagen müsste, wäre, keine Ahnung, Terminator 2 auf 1 bei Arnold Schwarzenegger, Terminator auf 2, Total Recall auf 3 und dann wahrscheinlich Running Man auf 4. Ja. Jo, mehr fällt mir jetzt auch nach Conan. Terminator Genesis vielleicht noch. Sonst, mir fällt gerade ein, Rob Reiner ist es eigentlich der von den bei South Park, der immer verhindern möchte, dass die Meere verschmutzt werden, aber die ganze Zeit Burger frisst oder so? Ja, genau, und der immer. Ach nee, mit dem Rauchen. Butter braucht, um aus seiner Limousine rauszukommen. Ja, genau. Genau, jetzt weiß ich auch, woher ich den Namen kenne. Sehr gut. Dann geht's weiter. 1989 kam von Mary Lambert Friedhof der Kuscheltiere, über den wir ja schon ein bisschen geredet haben. Mhm. Dazu kann ich sagen, dass ich das Buch gelesen habe und es unfassbar langweilig ist, das Buch, weil nichts passiert bis die letzten 100 Seiten von 600, weil dann passiert mal wirklich was mit dem Friedhof, der ansonsten gar nicht so vorkommt. Und dann habe ich auch mal den Film gesehen, ich glaube auch nur das Ende oder die letzte Stunde oder so. Und das ist ja, also, das ist auf jeden Fall nicht gut gealtert. Ja, ich erinnere mich. Mit dem, also vielleicht nur kurz zu umreißen, worum es geht. im Buch passiert erstmal 300 Seiten nichts. Dann wird eine Katze überfahren und er vergräbt die Katze halt auf dem Friedhof der Kuscheltiere und sie steht wieder auf, aber ist böse. Und dann passiert dasselbe mit anderen Lebewesen. Was? Um nicht alle, ich will es jetzt nicht spoilern, weil es wirklich das Ende ist eigentlich. Ich muss sagen, was da das Gruselige drin ist. Irgendwie, es ist halt echt so, ich habe diesen Film nie gesehen. Ich hätte ihn mir wirklich nie angeguckt. Aber ich habe schon in so vielen Podcasts schon so viel über diesen Film gehört, dass ich das Gefühl habe, ich hätte den schon gesehen. Ja, also, ja. Und ich will ihn mir eigentlich gar nicht angucken. Aber das lohnt sich auch nicht. Es ist wirklich so eine große Bandbreite oder so. Es wechselt zwischen plump und langweilig und höchstgradig spannend und gruselig und tolle Vorlage, ne? Mhm. Also, ja. Wie gesagt, Stephen King hat halt, der macht so viel. Genau. Und da sind halt auch Sachen dabei, die nicht so spannend sind. Mhm. Also Friedhof der Kuscheltiere ist wirklich eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und der war aber, bis 2003 war der zum Beispiel in Deutschland indiziert. Oh ja. Was ich nicht verstehe. So. Ja. Und jetzt ist er ab 16. Ja, damals halt, ne? Ja, weil. Okay, vielleicht liegt's. Es geht dann irgendwie, glaube ich, darum, dass die da direkt irgendwie wieder so ein Verfahren anmelden müssen, um diese Indizierung aufzuheben oder so. Und oft ist denen das einfach nicht wert, weil es zu kostspielig und aufwendig ist. Ja, und deswegen bleiben irgendwelche Sachen 50 Jahre auf dem Index und ergeben heutzutage eigentlich gar keinen Sinn mehr. So wie Tanz der Teufel, so, genau. Der jetzt runter ist und ab 16 freigegeben ist. Genau. Finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ja, dann ein Jahr später kam S. Darüber haben wir eigentlich schon genug geredet. Hm. Und im selben Jahr erschien wieder von Rob Reiner Misery. Über den wir schon... Also nee, du hast ihn nicht gesehen. Nee, ich habe ihn leider nicht gesehen, obwohl ich gedacht habe, der wäre vielleicht sehenswert. Ich habe ihn auch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Mhm. Ich habe es gelesen. Also. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber, na gut, aber wenn du ihn gelesen hast, dann kannst du ja was zumindest zur Geschichte sagen. Also ich so grob kenne ich die, ist ja mit, glaube ich, so einem Schriftsteller, der von so einer Frau festgehalten wird irgendwo in so einer Hütte oder so. Ja, genau, es gibt halt James Caan spielt so einen Schauspieler. Er ist ein Schauspieler und spielt einen Schriftsteller. Der von der Straße abkommt mit einem Autounfall und dann wird er halt von Kathy Bates als Misery. Hm. Nee, ist sie Misery oder die Figur in den Büchern, die er schreibt? Ich weiß nicht. Und sie sammelt ihn halt auf und möchte und ist halt völlig besessen von seinen Büchern und liebt ihn und möchte ihn im Haus da behalten. Ja. Und das ist dann eigentlich so die Grundlage für die Geschichte. Er versucht da rauszukommen und sie hält ihn fest. Hm. Und da gibt es auch, da habe ich mir eine Szene nur angeguckt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man das damals gemacht hat, die auch relativ berühmt ist, wo dass er halt dann wieder gesund wird und sie hackt ihm dann halt einen Fuß ab mit einem Beil, damit er nicht fliehen kann. Mhm. Und das ist schon ganz schön hart. Also weil es auch wirklich gezeigt wird, alles. Und Kathy Bates hat auch als beste Hauptdarsteller den Oscar dafür gekriegt. Was ich mir auch gut vorstellen kann bei ihr. Sieht schon ganz schön gruselig aus. Aber ich weiß nicht, ich habe auch keine Lust, irgendwie den Film zu gucken. Es ist wahrscheinlich spannend, aber so insgesamt wahrscheinlich ganz schön anstrengend, den zu gucken. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal so einen Stephen King-Abend machen, irgendwie zu dritt, wo wir so uns 4-5 Filme nehmen, wo wir alle sagen, wir haben die alle... 4-5? Ja, doch. Durchziehen. Wo wir die irgendwie sagen, wir haben die alle noch nicht irgendwie geguckt, aber eigentlich müsste man die gucken... Und dann einfach mal durchziehen, so. Ja, okay. Können wir machen. Wir haben diesmal die Oscars ausgelassen. Ja. Ich zumindest. Ach so, ja. Ich habe die auch nicht gesehen. Wer hat denn gewonnen? Ich habe sie gesehen. La La Land habe ich gehört. Nein, Spaß. Ja, genau. Misery war auch... Nee, das war Green Mile. Na gut, da kommen wir später noch dazu. Dann habe ich 4 Jahre später aufgeschrieben von Mick Garris, The Stand... im Deutschen Das letzte Gefecht. Den habe ich nicht auf... kenne ich nicht, den Film, aber ich habe ihn aufgeschrieben, weil Das letzte Gefecht meiner Meinung nach das beste Buch von Stephen King ist und ich es immer sehen wollte. Aber Mick Garris ist einfach nur ein Fernsehregisseur und es ist halt so, wie so ein Fernsehfilm wie S. Okay. Und es soll wohl grauenhaft sein, die Verfilmung. Der hat unter anderem auch die zweite Shining-Verfilmung gemacht. Ah ja, sehr gut, ja. Denn ist schon mal ein Grund gewesen, da nicht reinzugucken. Aber was man stattdessen gucken sollte, ist von Frank Darabont Die Verurteilten. auf Englisch Shawshank Redemption. Ja. Die Vorlage dazu heißt Pin Up. Habe ich, das ist eine Kurzgeschichte. Und ja, der beste Film aller Zeiten, laut IMDb. Schwachsinn. Ja. Kriegt halt wahrscheinlich einfach nie negative Bewertungen, ne? Hat immer. Immer irgendwie. Ja, also gute. So mittelmäßig. Hm. Und vielleicht ein paar gute. Also, naja, er muss ja mega viele gute kriegen, sonst wäre nicht der beste Film aller Zeiten. Also, aber ich verstehe mich jetzt nicht falsch, ich finde den Film großartig, aber das ist nicht der beste Film aller Zeiten. Das ist lächerlich. Ja, natürlich nicht. Ja. Also, ich finde den nicht mal großartig, ich finde den gut. Aber, ja. Ja. Also auch nicht so besonders. Also, ich fand den sehr gut, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten, jetzt, wenn man den nochmal schaut, ja, es gibt auch so ein paar Elemente mit der Erzählung die ganze Zeit von Morgan Freeman. Weiß nicht. Aber man kann da, finde ich, sehen, immer wieder schauen. Und er gibt ja auch da ziemlich viele berühmte Szenen. Genau, genau. Deswegen, ich finde den schon auch mit hier als doch einer der stärkeren oder besten fünf auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. In der Liste hier so. Und was ich noch gelesen habe über den Film, ach, das habe ich vergessen vorhin noch zu sagen, dass bei dem Film haben sie halt Morgan Freeman gecastet. Das war der erste Schauspieler, den sie hatten. Mhm. Und dann haben sie ihm eine Liste gegeben von anderen Darstellern und er durfte sich aussuchen, wer als Co-Star mitmachen soll. Dann hat er halt den Tim Robbins genommen. Genau, bei dem habe ich mich immer so gewundert, weil den kennt man aus, oder ich zumindest, aus fast keinen anderen Filmen, oder? Green Lantern. Ja. Zum Beispiel. Ich habe immer gefragt, woran das liegt. So, ob an ihm oder dass er keine Rollen bekommen hat. Ja, auch gar nicht eigentlich. Also kann auch sein, dass er gar nicht wollte, aber ja. Fällt einem gerade gar nichts mehr ein. Ob man den nirgendwo mal gesehen hat. Ich dachte bei Stranger Things, dieser Oberprofessor, dachte ich erst, es wäre er. Mhm. Heißt wirklich? Die sehen sich ähnlich. Ich finde, die sehen sich ähnlich. Aber, ja gut, auf den zweiten Blick habe ich es dann nicht mehr gedacht. Was ich aber vorhin vergessen habe zu erzählen, ist eine Geschichte zu Shining. Du kennst sie wahrscheinlich, habe ich nämlich im Podcast gehört, den du auch hörst. Dass bei den Dreharbeiten zu Shining hat Stanley Kubrick irgendwie nachts um 3 bei Stephen King angerufen. Und hat er ihn halt geweckt, dann ist Stephen King ins Telefon gegangen, meinte, hat er nur gefragt, so, glaubst du an Gott, Stephen? Ja, okay, und hat er wieder aufgelegt. Das wirklich... Ja. Das ist gut. Podcast-UFO oder wo? Ja, genau. Ah, okay. Nein, nicht Podcast-UFO, das ist Gästeliste Geisterbahn. Ah, okay. Da, mit Donny Sullivan oder was? Ja, genau. Ja, ich die Geschichte gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob sie stimmt, aber sie wurde da erzählt, also muss sie richtig sein. Hm. Ich finde die Geschichte zu schön, als dass sie nicht wahr ist. Ja. Genau, dann sind wir 1997 angekommen. Mein Gott, das ist so geil. Okay, weiter. So, 1997 ist dann der Shining-Film rausgekommen. Der von Stephen King, ne? Genau, der schlechte. Und 98 ist ein Film rausgekommen, da wusste ich gar nicht, dass es einen Film gibt. Von der Kurzgeschichte Der Musterschüler ist der gleichnamige Film rausgekommen, den wahrscheinlich keiner von uns gesehen hat. Mm-mm. Über einen Jungen, der zufällig entdeckt, dass sein alter Nachbar Nazi war und dann ihn dann zwingt, ihm Geschichten von der Nazi-Zeit zu erzählen. Okay. Also auch schon wieder Quatsch, so ein bisschen. Was ich aber interessant war, dass der Film von Bryan Singer inszeniert wurde, den man ja aus den X-Men-Filmen kennt. Ja. Oder von den X-Men-Filmen. Und der Hauptdarsteller war Ian McKellen. Okay, das ist eigentlich ein gutes Paket. Ja, theoretisch schon. Da habe ich mal geguckt, wer den Jungen gespielt hat. Der ist heute im Knast oder so. Oder tot. Auf jeden Fall ist aus dem nicht mehr viel geworden. Also haben sich Bryan Singer und Ian McKellen schon damals kennengelernt. Was ich ganz interessant fand, bevor sie dann zu X-Men gegangen sind. Dann 1999 sind wir wieder mit Frank Darabont, der damals Shawshank Redemption gemacht hat. Der hat auch The Green Mile gemacht. Den ich nicht gesehen habe. Zu denen ihr wahrscheinlich. Green Mile hast du nicht gesehen? Nee. Oh, das wundert mich jetzt aber auch heftig. Das ist der von allen, wo ich wirklich sagen würde, den solltest du unbedingt mal schauen, weil der ist wirklich toll. Und zwar auch anders als, auf eine andere Art als, was ist dann wieder Shawshank Redemption oder so? Ich glaube, der würde dir sogar besser gefallen als Shawshank Redemption. Glaube ich auch. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde ihn fast ein bisschen untypisch, so wenn man zumindest jetzt hier mit den vergleicht mit den anderen Verfilmungen, die wir alle gesehen haben. Spielt ja zu einem großen Teil in einem Gefängnistrakt und lebt auch von den Charakteren. Tom Hanks, das kennt man ja, und die anderen, von den anderen Darstellern kenne ich jetzt von den meisten, glaube ich, die Namen nicht. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Aber unbedingt anschauen. Ein Tipp an jeden, der den noch nicht gesehen hat. Und kann Tim, glaube ich, auch so unterschreiben. Ja, absolut. Okay. Der war also, und da sind auch ein paar wirklich böse Szenen dabei, kann man sagen. Also so mit in Richtung Folter und so. Also schon recht doch explizit. Also fand ich jetzt 100-mal irgendwie erschreckender als und bewegender als was hatten wir da? Stand Carrie by Me. Oder ja, Stand By Me. Also, ja gut, das ist klar. Und die ganzen anderen Verfilmungen, die wir schon genannt haben. Ja, okay. War auch viermal für den Oscar nominiert, für unter anderem der Nebendarsteller. Wo ich jetzt auch den Namen nicht mehr weiß, habe ich vorhin noch gelesen, aber... Ja. Jo, dann habe ich noch vier Filme hier stehen. 2007, Zimmer 1408, über den wir schon geredet haben. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie spricht man eigentlich aus? 1408? 1408 sagen die, glaube ich, auch. Ja. 1408. Ja. Also, da kann ich eigentlich Tim beipflichten, was er gesagt hat, dass ich den, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch irgendwie ziemlich gut fand, dann irgendwann später nochmal gesehen habe. Und er, naja, irgendwie so vom Schauspiel, wie heißt er? John Cusack. John Cusack. Genau. Das ist nicht so überragend. Nee, aber der Film hat seine Augenblicke auf jeden Fall. Aber der Film hat ein paar schöne Ideen. Und wenn man den das erste Mal sieht, dann ist der ziemlich packend. Ja, ich fand den auch doch ziemlich gut eigentlich. Obwohl, nee, genau, ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt gut, weil dann ist es halt so subtiler Horror, will ich jetzt mal sagen. Und irgendwann... Es ist so ein Effekt ja, genau, geworden, was das dann ist dann ein bisschen schade gewesen. Seltsam war. Also was halt Stephen King ist. Also bei den meisten Dingern ist einfach das Ende so seltsam. Ja. Was wir bei jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt Quatsch erzähle. Oder hier in The Stand zum Beispiel, da ist das Ende einfach, alles explodiert, alle sind tot. Und Spoiler. Ja. Aber das ist ein Problem von Stephen King, was in den Filmen, glaube ich, öfter mal umgangen wird. Aber bei Zimmer 1408 finde ich es extrem. So, dann haben wir Frank Darabont zum dritten. Nach Shawshank Redemption, Green Mile hat er auch noch gemacht Der Nebel. Weiß nicht, ob euch... Das sagt mir irgendwas. Aber Der Nebel? Ja, sagt mir was auf jeden Fall. Ja, ist ja, glaube ich, auch relativ berühmt. Den habe ich mal gesehen, da habe ich dann mal gedacht, ach, habe ich jetzt vielleicht nicht die Stephen King-Verfilmung gesehen, weil ich den sehr schlecht fand. Und dann haben andere mal gesagt, irgendwie, doch, ist doch ein guter Film oder so, keine Ahnung. Habe ich mal gedacht, wirklich, meint ihr diesen Film? Ich fand den wirklich furchtbar. Das ist, wenn ich jetzt hoffentlich nicht falsch informiert bin, ist es so ein Film, wo so eine Gruppe von Leuten sich in einem Supermarkt verbarrikadiert. Einlistet, weil draußen ein Nebel ist und sie wissen, da sind irgendwelche Monster oder so und das sind dann irgendwelche so Alienwürmer. Also ganz plumpes Ding, fand ich ganz furchtbar. Ja, hat aber, also ich gebe dir recht, das ist kein sonderlich guter Film, hat aber eines der besten Filmenden aller Zeiten. Ja, das weiß meiner ich Meinung nicht mehr. Nach. Und das zu verraten ist auch, das darf man nicht verraten, das ist richtig gut und nicht das Ende, was Stephen King im Buch hat. Okay. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so gut. Ja. Vielleicht ist es halt einfach so, dass quasi Stephen Kings Enden halt einfach in Büchern funktionieren, das aber eins zu eins nicht auf Film übertragbar ist. Oder ist es auch in den Büchern scheiße? Ich rede ja von den Büchern, da sind die Enden einfach... Vielleicht, weil er mal irgendwas aufbaut und er tatsächlich oft nicht weiß, wie er es beenden soll. Ja, das glaube ich. Wenn wir noch über eine Serie reden, dann ist da auch dasselbe Problem. Hat der zufällig auch Lost gemacht? genau, dann sind wir, worüber wir eigentlich schon geredet haben, jetzt in diesem Jahr angekommen. 2017 kommen halt noch S und Der dunkle Turm. Ganz kurz. Ich habe ja Lost bis auf ein paar Folgen nie gesehen gehabt. Ich auch nicht. habe den Hype darum damals aber mitbekommen und kenne auch, dass sich ganz viele über dieses Ende aufregen. Kannte das Ende aber bis vor kurzem nicht und vor einer Woche habe ich zum ersten Mal... Ich kenne das Ende auch nicht. Irgendwo, okay. Ich weiß nicht, okay, gehört, wie das Ende denn ist, worüber sich alle aufregen. Ja. Dann gedacht, ja, ist das so tragisch? Aber gut. Naja, es ist so unfassbar tragisch, weil die Serie einfach so ein Riesenmysterium aufbaut und ja, so eine Sucht entwickelt. Also nichtsdestotrotz, also ich habe Lost, glaube ich, dreimal durchgeguckt, von vorne bis hinten. Und also Lost Staffel 1 bis 5 ist immer noch eine der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe irgendwie und hat den Weg geebnet für alle Serien, die wir heute gucken und ist wahrscheinlich die wichtigste TV-Serie mitunter, die jemals gemacht wurde. So, also Lost in allen Ehren, wirklich. Aber das Ende ist einfach, also du hättest Lost alles zutraut. Am Ende hätten wirklich Nazis auf Dinosauriers anreiten können und jetzt gesagt, ja, das ist okay. So, das wird am Ende bestimmt Sinn machen. Und am Ende hat halt alles irgendwie eher nicht Sinn gegeben. Sagen wir mal so. Naja. Es war nicht die Art und Weise, wie es aufgelöst wurde, sondern einfach, dass du am Ende sehr viele offene Fragen hast. Das hat die meisten Leute aufgeregt, glaube ich. Ja. Na gut. Okay. Weiter geht's. Ja, ich meine, den Film sind wir jetzt durch. Mhm. Außer uns entfallen gerade einfach ein paar Filme, die. Aber dann noch ist der letzte doch schon eine ziemliche Zeit her, oder? Oder wann war der? Ja, so, na, Carrie wurde ja nochmal verfilmt. Ah ja, richtig, ja, gut, okay. Den habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Ja. Mit Chloe Grace Moretz. Und ich glaube, der war nichts Großartiges. Hm. Da gab es noch einen Film mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Puls heißt der. Wo du zum Zombie wirst, wenn du ins Handy gehst oder so. Na gut, du hast ja auch nicht alle aufgeschrieben, ja. Ja, aber manchmal hat man das Gefühl, der schreibt auch drauf los, ne, weil er so eine Grundidee hat und schaut mal, was bei rumkommt. Mhm. Und wenn dann 500 Seiten nichts passiert, ja, scheiß drauf, dann veröffentlicht er es trotzdem. Also er wirkt nicht wie jemand, der Sachen auch streicht, wenn er das Gefühl hat, nee, hier passiert nichts. Also vor allem... Was ich immer zu Stephen King Büchern sage, ist, dass es einfach unterhaltsamer Quatsch ist einfach. Hm. Also jetzt, okay, Shawshank Redemption jetzt vielleicht nicht, aber also mein Lieblingsbeispiel ist Todesmarsch, wo es halt darum geht, dass Kinder laufen und wenn sie zu langsam sind, dann werden sie erschossen. Und da gibt's keine Rahmenhandlung, es ist einfach so, das ganze Buch. Die müssen halt einfach laufen und dann werden sie erschossen, wenn sie zu langsam sind. Und mehr passiert auch in diesem ganzen Buch nicht. Das ist dann unterhaltsam und auch mitunter spannend, aber es ist einfach Quatsch. Das ist schon verdammt deep. Ja, also er gibt sich manchmal auch nicht mal mehr, gar keine Mühe, da irgendwas Tiefgründiges zu machen. Ja, dann kommen wir noch zu den Serien, das sind nicht so viele. Dead Zone kennen wir alle nicht. Da würde ich sagen, fangen wir an mit Under the Dome, ja, weil die vorher war. Machen. Da habe ich das Buch gelesen. Ich habe es angefangen. Die Arena. Ich glaube, bis Seite 80 habe ich mich durchgequält. Und dann von 1000. Ja. Also ich fand das Buch gut, hat aber dasselbe Ende wie das letzte Gefecht. Insofern ist das Ende Quatsch. Da weiß ich, dass sie es in der Serie ja abgewandelt haben, um dann Staffel 2 und vielleicht auch Staffel 3 oder so zu machen, weiß ich gar nicht, ob Staffel 3 gibt. Drei Staffeln. Ja, weil sie gedacht haben, ja, wir machen die Serie weiter oder die kommt ganz gut an. Ich habe die tatsächlich auch geschaut, zumindest die erste Staffel und dann in der zweiten hat es mich dann aber doch verloren. Ziemlich schnell, also es ging dann doch rapide bergab. Rapide? Ja. Ja, rapide bergab. Ja, ja. Ich hab das nicht gesehen. Also ich habe da dasselbe Problem, wie Tim vorhin meinte, dass es einfach alles so billig aussieht. Na. Und ProSieben, es lief ja auf ProSieben, glaube ich. Ja. Aber wenn ich da die Werbung dafür gesehen habe, dann habe ich schon bekommen. Keinen Bock mehr. Naja. Schrecklich. Also das Einzige, was da mich eventuell gereizt hätte, ist ja, dass dieser Hank von Breaking Bad, genau. Aber auch sonst, das ist... lohnt sich, glaube ich, auch nicht die Serie. Oder fandest du die so gut? Nein. Sie war in den ersten Folgen oder so, Mitte, erste Staffel, hatte man das Gefühl, ach ja, doch. Hat ein bisschen Potenzial, was dann aber nicht wirklich ausgeschöpft oder entwickelt wurde. Die Charaktere machen auch irgendwelche Wandlungen und Handlungen, die seltsam sind und wirken. Also es ist, wirkt alles sehr dann doch zusammengewürfelt und zusammengeskriptet. Okay. Ja. Dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt, den ich jetzt noch habe. Ja. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Naja, 11, einfach das Datum. 22, genau. 63. Genau. Mit James Franco. Der Anschlag. Und die haben Tim und ich natürlich beide gesehen und das Tim hat sie komplett vergessen. Boah, geil. Ja, und die war fett. Die war wirklich toll, ja. Die war richtig gut. Also wurde auch von, ich glaube, J.J. Abrams co-produziert irgendwie so. Mit sehr viel Geld. Und die habe ich tatsächlich an einem Stück durchgeguckt, als ich in London war. Und absolut geil. Also Riesenempfehlung. Ich hoffe ja irgendwie, dass sie daraus ein Franchise bauen, weil die Idee liefert's. Aber ja, das ist ja auch theoretisch gar nicht abgeschlossen gewesen, ne? Nee, nicht so richtig. Naja, doch, also der Arc war auf jeden Fall abgeschlossen, aber man kann es ja weiterspinnen so. Genau. Aber soll ich erzählen, worum es da geht, oder reicht es einfach, wenn wir sagen, man soll es sich angucken? Die Idee. Es geht darum, dass James Franco ist halt ein Lehrer in der heutigen Zeit, so ein bisschen verloren im Leben, hat sich von seiner Frau scheiden lassen, etc. Und geht immer zu einem Diner-Besitzer hin und den kennt er auch ganz gut und bekommt dann raus, dass quasi in den Hinterräumen von diesem Diner sich eine Zeittür oder ein Zeitloch befindet, wo man quasi durchwandert. Und dann. Das klingt halt wieder nach Stephen King. Und dann ist man 3 oder 4 Jahre vor dem Kennedy-Attentat. Auf jeden Fall kommt man raus. Und man kann die Vergangenheit verändern und damit auch die Zukunft beeinflussen. Und er hat halt rausbekommen, dass der Diner-Besitzer probiert seit Ewigkeiten das Kennedy-Attentat zu verhindern und immer wieder reingeht. Und es funktioniert in dieser Serie quasi so, dass du reingehst und du veränderst Dinge, dann kannst du durch diese Zeittür wieder zurück in die Zukunft. Und wenn du dann wieder reingehst zur Vergangenheit, ist alles wieder geresettet. Quasi. Genau. Also alles wieder so wie davor. Und deswegen hat er halt unglaublich viele Versuche gemacht quasi und es hat es jedes Mal fehlgeschlagen, aber jedes Mal wusste er quasi ein bisschen mehr. Und weil er aber irgendwie Krebs hat oder sowas, weil das auch verursacht, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht mehr richtig, schickt er der James Franco da quasi hin, das zu tun. Und ich finde, dass die Serie total geile Ideen hat, weil es irgendwie halt so ist, dass die Zeit als Person auch quasi probiert, ihn davon abzuhalten, das zu ändern. Also es gibt dann so welche Szenen, wo er, keine Ahnung, es spoilert jetzt nicht viel quasi, wo er in der Telefonzelle ist und er will jemanden anrufen, und zwar seine Mutter, glaube ich, zu der Zeit oder sowas. Und dann kommt aber ein Auto plötzlich angefahren und rammt diese Telefonzelle weg. Und die Frau, die in diesem Auto sitzt, verblutet halt und stirbt und guckt ihn an und sagt dann noch, du solltest nicht hier sein. Und es ist quasi die Zeit, die zu ihm redet, weil, gut, ich darf jetzt nicht die Endprämisse erzählen, aber das macht schon alles Sinn. Und dann kommt er jedes Mal sehr viel näher dem Ganzen und verliebt sich dann auch in dieser Zeit, was natürlich ein Problem darstellt. Und es ist auf jeden Fall super, super spannend gemacht. Ja. Ja, klingt gut. Sehe ich genauso. Auch mit krassen Schauspielern, also querbeet. Also es ist also nicht nur James Franco, da ist ja auch noch ein Timothy Olyphant, ist ja auch noch dabei, ne? Also ich glaube, hatte echt ein hart hohes Budget, die Serie. Die wurde ja doch von Hulu produziert, wenn ich ganz dumm bin. Und ist nicht Hulu auch ein Streamingdienst in den USA? Ja. Ich glaube nämlich, das war deren Flaggschiff quasi. Als es gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so viele so mitbekommen haben. Ich glaube einfach, das Hulu gibt es hier einfach nicht. So, ich glaube, deswegen weiß es niemand. Ja. Habe es nicht auch ich geguckt und dann die empfohlen? Dann hast du es geguckt? Exakt. Ja, okay. Ganz genau. Ja, dann sind wir durch. Ja, also mir fällt kein Film mehr ein. Ja, haben wir genau eine Stunde drüber geredet. Passt doch. Ja. Okay, gut. Okay, na dann, hat mich gefreut, wie immer. Ja, mich auch. Nächstes Thema steht noch nicht fest. Ja, dann schauen wir mal, was, gucken wir was mal, kommt. Was für Trailer demnächst rauskommt. Oh, vielleicht ja. Der dunkle Turm, dann können wir über Stephen King reden. Alles klar, dann bis dann, ne? Okay. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.